Упражнение 9, страница 83. W. In der Kröpeliner Straße. Das alte Stadtzentrum. Die neuen Wohngebiete. Für Juttas Schwester Ingrid. Eine bunte und schöne Einkaufsstraße. Ins Schreibwarengeschäft. Im Laden Stoffe. Der feine Stoff in Hellblau. Zur Erinnerung an die schöne Stadt Rostock. Ein hübsches und preiswertes Kaffeeservice.